So, liebe Kinder, jetzt wollen wir zusammen ein schönes Weihnachtslied singen. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Niklausabend da, bald ist Niklausabend da. Das war aber schön, da wird sich die Mutti bestimmt freuen. Und alle, die ein Instrument mitgebracht haben, die dürfen jetzt spielen. Los, ihr beiden! Und jetzt singen alle, die schon eine Schleife binden können. Steht der Teller auf dem Tisch, sehe ich auch was für Fisch. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Niklaus aber da, bald ist Niklaus aber da. Und jetzt dürft ihr alle eure Geschenke auspacken.